bist gut genug, so wie es ist. Und du darfst tun in allem, was ich heute schaffe. Du darfst dich freuen in dem, was ich tue. Leg dich in mich und hör mir zu. Hey, yeah, yeah, ich hab einen Plan. Ich bin das Ziel, du halt einfach still. Ich kenn mich aus, ich bin der Weg, ich bin das Ziel. Halte still, mein Kind, halte still. Still, mein Kind, halte still. Halte still, mein Kind, halte still. Still, mein Kind, halte still. Mein Sein in dir ganz voll genießen. Du darfst mein Reden durch dich fließen hören. Du darfst dein Sein in meine Arme legen, meinen Segen durch dich fließen spüren. Hey, yeah, yeah, ich hab den Plan, ich bin das Ziel, du halt einfach still. Ich kenn mich aus, ich bin der Weg, ich bin das Ziel. Halte still, mein Kind, halte still. Still, mein Kind, halte still. Halte still, mein Kind, halte still. Still, mein Kind, halte still. Fühl dich so, dass meine Gottheit deinen Weg erfüllt, dorthin, wo ich dich haben möchte. Ich fühl dich unfassbar, bist du es jetzt noch nicht verstehst. Hey, yeah, yeah, ich hab den Plan, ich bin das Ziel, du halt einfach still. Ich kenn dich aus, ich bin der Weg, ich bin das Ziel. Halte still, mein Kind, halte still. Still, mein Kind, halte still. Halte still, mein Kind, halte still. Still, mein Kind, halte still. Genieß meine Wärme, genieß meinen Weg. Genieß meine Stärke, genieß es, dass ich lebe. Genieß meine Wärme, genieß meinen Weg, genieß meine Stärke, genieß es, dass ich lebe. Yeah, yeah, yeah. Ich hab den Plan, ich bin das Ziel, du halt einfach still. Ich kenn mich aus, ich bin der Weg, ich bin das Ziel. Halte still, mein Kind, halte still. Still, mein Kind, halte still. Halte still, mein Kind, halte still.